Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnelle. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zur Stelle. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Wo-oh-oh, Paw Patrol, wo-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Fellfreunde auf dem Trockenen. Mischling Rocky und Bulldogge Rubble waren auf dem Spielplatz im Park und schwer beschäftigt. Also wenn du möchtest, kannst du jetzt rutschen. Du landest weich und tust dir nicht weh. Mach ich gleich. Ich muss nur noch eine Schraube festziehen. Schraubenschlüssel. Rocky zog die Schraube an der neuen Rutsche so fest an, wie er konnte und probierte sie dann sofort aus. Juhu! Ja! Er landete in dem frischen Sand, den Rubble aufgeschüttet hatte. So weich wie eine sandige Wolke. Die neue Rutsche ist ganz fertig. Ich bin auch fertig. Ich brauche eine Abkühlung. Ja, mir ist auch heiß. So warm war es wirklich lange nicht mehr gewesen. Hey, das Schwimmbad macht heute auf. Schnell, lass uns hingehen. Hört sich gut an, solange ich nicht nass werde. Rocky war nämlich sehr wasserscheu. Im Gegensatz zu Rubble, der begeistert Richtung Schwimmbad lief. Also ich freue mich jedenfalls schon auf den Sprung in... Das Schwimmbecken ohne Wasser? Kein Tropfen war im Schwimmbecken. Wenn kein Wasser drin ist, können wir nicht planschen. Alle haben sich schon so auf den Tag im Schwimmbad gefreut. Alex, Kathi... Und ich? Ich wollte den ganzen Tag im Schwimmbad verbringen. Aber wo ist denn das Wasser hin? Keine Ahnung. Aber das kriegen wir raus. Eine Aufgabe für die Helfer auf vier Pfoten. Los, komm! In der Einsatzzentrale der Fellfreunde packten alle gerade ihre Schwimmsachen zusammen. Sky war als Erste fertig. Marshall, kommst du? Heute ist Schwimmbadtag. Bin gleich fertig. Ich brauche nur noch ein Handtuch, Sonnenbrille und Sonnenmilch, einen Hut, eine Flasche kaltes Wasser und natürlich meinen Superhund Apollo-Comic. Den Schwimmreifen trug Marshall schon um den Bauch. Leider passte er damit kaum durch die Tür. Aber dann konnte es losgehen. Oh, heute wird ein richtig fauler Tag. Rubble und Rocky hatten allerdings keine Zeit zum Faulenzen, denn sie flitzten durch die Straßen der Abenteuerbucht. Entschuldigung! Wir haben es sehr eilig! Ist das nicht die Paw Patrol? Ihr seid die Besten! Da ist Ryder! Rubble bremste so schnell ab, dass Rocky gegen ihn prallte und die beiden die Straße entlang kugelten. Tut mir leid, Rubble. Ryder stand mit dem kleinen Alex vor dem Restaurant von Alex' Großvater Herrn Pfeffer. Hallo, was ist denn los? Wir haben ein ganz, ganz schlimmes Problem. Kein Wasser im Schwimmbecken. Was? Wir haben kein Wasser im Schwimmbecken? Was machen wir denn jetzt? Keine Sorge, Alex, die Paw Patrol macht das schon. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Wie immer, wenn Ryder rief, rannten alle sofort los. Ich komme schon. Nur Marshall wurde von seinem Schwimmreifen ein wenig aufgehalten. Er hopste auf ihn zur Einsatzzentrale, wo die anderen bereits in dem gläsernen Fahrstuhl warteten, machte einen Riesensatz und landete zwar auf dem Kopf, aber immerhin neben seinen Freunden. Na, wie war ich? Habe ich den ersten Platz gemacht? Nein, nicht ganz. Der Fahrstuhl fuhr los und brachte die Freunde hinauf in die Einsatzzentrale. Unterwegs schlüpften alle in ihre Anzüge, mit den Rucksäcken und Helmen. Als sie oben ankamen, erwartete Ryder sie bereits vor dem großen Bildschirm. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, obwohl es so warm ist. Wir haben einen Notfall. Es ist kein Wasser im Schwimmbecken. Und wir haben uns schon so auf den Tag im Schwimmbad gefreut. Wir müssen herausfinden, warum das Becken leer ist. Das Wasser kommt vom Wasserturm aus der Stadt. Aus irgendeinem Grund läuft das Wasser nicht vom Turm in das Becken. Und wenn etwas nicht funktioniert, müssen wir es reparieren. Marshall, du siehst dir von deiner Leiter aus den Turm an. Marshall macht's! Rubble, wir brauchen deinen Bagger und deine Schaufel, falls wir die Wasserrohre ausgraben müssen. Vielleicht sind sie ja verstopft. Rubble ist der Retter! Und die anderen warten am besten am Schwimmbecken. Es ist gleich wieder voll. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Die Fahrzeuge der Fellfreunde standen unten in den Garagen. Um so schnell wie möglich dorthin zu kommen, rutschte Ryder die Stange hinunter, die ihn zu seinem Quad brachte. Marshall und Rubble liefen dagegen zu der großen Rutsche mit den vielen Kurven. Der kleine Dalmatiner sauste als erster hinunter und landete direkt in seinem knallroten Feuerwehrauto. Schnell rückte Marshall seinen Helm zurecht und schnallte sich an. Auch Rubble war jetzt auf der Rutsche. Er liebte es, sie bis zu seinem gelben Bagger mit der großen Schaufel hinunter zu sausen und war ganz bei der Sache. Nachdem er noch schnell die Ausrüstung überprüft hatte, konnte es auch schon losgehen. Ryder setzte sich an die Spitze und gemeinsam fuhren sie los. Über die Brücke, quer durch die Straßen und direkt zum Wasserturm, der sich auf der anderen Seite der kleinen Stadt befand. Ich sehe schon das Problem. Eine Platte, auf der der Turm steht, ist verrutscht. Und darum hat eins von den Rohren einen Knick. Aber wir können es erst reparieren, wenn der Turm wieder gerade steht. Das wird bestimmt gar nicht so einfach. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Aber wir brauchen doch mehr Pfoten, als ich dachte. Ryder griff nach seinem Handy. Jace, ein Rohr am Wasserturm hat einen Knick. Wir brauchen so schnell es geht deine Seilwinde und Rockys Gabelstapler. Wir sind schon unterwegs. Aber Rocky warf Jace einen langen Blick zu. Bist du fertig? Wuff, das ist ein Fall. Gehst du mit Skys Badekappe? Was? Nein. Ein Moment. Schnell vertauschte der Polizeihund die Badekappe mit seinem Polizeihelm. Das ist ein Fall für Chase. Der kleine Alex und die anderen Kinder saßen bereits alle mit Sky und Zuma um das Schwimmbad herum. Ihnen war so heiß und sie wären so gerne gleich hineingesprungen. Aber das ging eben nicht. Immer noch kein Wasser drin. Können wir nicht was anderes machen, um uns abzukühlen? Doch natürlich. Zuma war etwas eingefallen. Bin gleich wieder da. Der kleine Labrador lief geradewegs zum Restaurant von Herrn Pfeffer, der genau das hatte, was sie jetzt brauchten. Hier ist dein Leckie-Eis, Zuma. Danke, Herr Pfeffer. Du musst dich beeilen. Das Eis schmilzt ganz schnell bei der Hitze. Mit dem Eiskarton im Maul lief Zuma zurück zum Schwimmbad. Gute Idee, Zuma. Die Kinder werden sich freuen. Ja, juhu! Lecky Eis, das ist super toll! Doch sie hatten sich zu früh gefreut. Oh, es ist auf dem Weg geschmolzen. Oh, puh, ich hab mich so beeilt. Das nächste Mal nimmst du uns einfach alle mit. Chase und Marshall erreichten jetzt ebenfalls den Wasserturm und sahen sich die Bescherung aus der Nähe an. Der Turm steht wirklich ganz schön schief. Und wenn wir nichts machen, könnte er sogar umfallen. Also, Paw Patrol, jeder von euch hat eine wichtige Aufgabe. Chase, ich brauche deine Winde mit Haken. Ja, alles klar, Ryder. Geht sofort los. Wuff! Der Polizeihund fuhr die Winde aus und zog das Seil mit dem Haken zum Turm hinüber. Und du, Marshall, kletterst drauf und machst den Haken am Geländer fest. Wuff! Die große Feuerwehrleiter reichte bis zur Spitze des Wasserturms. Und im Nu hatte Marshall seinen Auftrag ausgeführt. Der Haken ist fest, ihr könnt loslegen. Rubble, du schüttest Sand unter die Platte, damit der Turm wieder gerade steht. Schaufel los! Der Bagger setzte sich in Bewegung. Rocky, du hebst die Platte etwas an, damit Rubble Platz für den Sand hat. Mach ich, Ryder. Die Fellfreunde arbeiteten so schnell es ging. Für die Kinder am Schwimmbecken aber nicht schnell genug. Immer noch kein Wasser im Schwimmbecken. Ratlos schauten Zuma und Sky sich an. Und jetzt? Ich glaube, ich habe eine Idee. Wozu war Sky schließlich der Flughund? Was ist kälter als Schnee? Sie holte ihren Hubschrauber aus der Garage, war im Handumdrehen in der Luft und steuerte direkt auf die hohen Berge zu, in denen sie so gern Schlitten fuhren. Schnell füllte sie einen Korb mit Gletscherschnee und brachte ihn zu ihren Freunden zurück. Seht mal, da kommt Sky und bringt uns Abkühlung. Ja! Allerdings zielte Sky nicht genau. Oh-oh. Und der ganze Schnee landete auf Zuma. Der nun aussah wie ein Schneemann. Erst war mir zu warm und jetzt ist mir fast zu kalt. Frieren ist auch nicht schön. Am Wasserturm wurde es jetzt ernst. Also, Fellfreunde, legen wir los. Chase, wirf jetzt deinen Motor an. Alles klar, mach ich. Wuff, Motor. Chase fuhr mit seinem Polizeiauto einige Meter rückwärts. Das Seil mit dem Haken spannte sich und dadurch wurde der Turm ein Stück angehoben. Sehr gut, Rocky. Heb die Platte an. Das war kein Problem für Rocky und seinen LKW. Ich komm jetzt mit dem Sand. Nun konnte Rubble mit seinem Bagger eine große Ladung Sand unter die Platte schaufeln und machte den Untergrund so wieder ganz gerade. Gut gemacht, Rubble. Ich komm jetzt mit der Platte. Vorsichtig legte Rocky die Platte wieder genau an dieselbe Stelle und schob sie dicht an die anderen Platten heran, sodass eine ebene Fläche entstand. Sehr gut, Chase. Du kannst ihn runterlassen. Wuff, Seilwinde! Vorsichtig ließ der Polizeihund den Turm wieder hinunter. Er steht wieder gerade. Jetzt reparieren wir das Rohr und dann läuft wieder Wasser in das Becken. Mal sehen, was ich dabei habe. Rocky durchsuchte seinen Recycling-LKW und wurde schnell fündig. Hier ist ein Stück Rohr. Rocky, beeil dich! Ich will nämlich endlich ins kalte Wasser springen! Ich bleib eher am Rand liegen. Ich muss nicht nass werden. Ruff, Greifer! Rocky brachte das Rohr zum Turm hinüber. Ich stell das Wasser ab. Ruff. Dann löste der kleine Mischling die Schrauben des alten Rohres, Ryder setzte das neue Stück dazwischen und Rocky machte die Schrauben wieder fest. Das wäre geschafft. Mal sehen, ob das Wasser wieder läuft. Gespannt stellte Ryder das Wasser wieder an. Alex hatte es in der Zwischenzeit kaum noch ausgehalten. Er lag auf seiner Luftmatratze, ließ sich von Kati und Zuma hin und her schaukeln und hatte die Augen geschlossen. Ja, genau so muss ein Tag im Schwimmbad sein. Herrlich. Doch plötzlich wich die Luft aus der Luftmatratze. Was, Meine Zähne waren zu spitz. Aber das machte nichts, denn Ryder meldete sich. Sky, wir haben alles repariert. Ich drehe gleich den Wasserhahn auf. Das Becken müsste sich langsam wieder füllen. Ja! Macht euch schon mal fertig. Ryder hat gesagt, dass wir endlich Wasser kriegen. Juhu! Juhu! Ja! Juhu! Alle starrten gespannt in das Schwimmbecken. Erst erschien nur ein kleines Rinnsal. Aber dann eine hohe Wasserfontäne. Ab ins Wasser! Aber dafür war es noch zu früh. Wartet! Es muss erst voll sein, bevor ihr reinspringt. Ach so. Ungeduldig sahen sie zu, wie sich das Becken immer weiter mit Wasser füllte. Jetzt kann es losgehen. Achtung! Fertig! Nass werden! Haha, ja! Jetzt gab es kein Halten mehr. Alle sprangen begeistert ins Wasser und konnten sich endlich abkühlen. Ja! Als Ryder und die Fellfreunde im Schwimmbad ankamen, wurden sie begeistert empfangen. Hallo, Ryder! Hallo, Kati! Juhu! Ja! Danke, dass ihr das Schwimmbecken repariert habt. Das haben wir gern gemacht. Du weißt doch, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Genau! Jetzt wollten sich auch die Hunde endlich abkühlen und Chase fuhr sein Megafon aus. Alle mal hergehört, Zeit für den Po-Bomben-Wettbewerb. Oh nein, ohne mich. Ich bleibe hier oben schön trocken. Der wasserscheue Rocky hockte nämlich bereits auf dem Stuhl des Bademeisters und sah von dort oben zu, wie Sky, Rubble, Zuma und Marshall sich nebeneinander an den Beckenrand stellten. Auf die Plätze, fertig, los! Als die vier aber gemeinsam ins Wasser sprangen, spritzte es so hoch, dass Rocky klitschnass wurde. Null Punkte, weil ihr den Richter nass gespritzt habt. Jetzt bist du nass wie ein Pudel. Aber Rocky war schnell wieder trocken. Und gemeinsam hatten sie noch jede Menge Spaß.